Es bleibt dabei, ganz sicher wird's geschehen, was du geglaubt, weil's dir das Wort verspricht. Oh, lerne glauben, ohne erst zu sehen. Vertraue Gott, Herz, er enttäuscht dich nicht. Es bleibt dabei, wie es im Wort geschrieben, so wie es darin lautet, lass es stehen. Ein Wort, das dir im Herzen ist geblieben, sollst du zu seiner Zeit erfüllt sehen. Es bleibt dabei, der Glaube wird doch siegen, wenn sich auch alles gar dagegen stellt. Herz, glaube nur, du wirst nicht unterliegen. Der, dem du traust, ist ja der Siegesheld. Es bleibt dabei, du darfst nicht lange fragen, welch einen Weg dein Gott dich jemals führt. Er kann uns schon auf Vaterarmen tragen, wenn man gleich seine Gegenwart nicht spürt. Es bleibt dabei, du kannst dem Herrn vertrauen, wie trüb und dunkel es auch um dich sei. Du darfst im Glauben Gottes Hilfe schauen, drum halte fest daran, es bleibt dabei.